Es ist mittlerweile 8 Jahre her und du findest nie wieder Platz in meinem Herz. Ich liebe dich nicht mehr und ich kann dich auch nicht hassen. Ich wollte dir nur sagen, du hast deinen Brand hinterlassen. Du bist mir gleichgültig, da ist einfach nix. Es stimmt, dass jede Beziehung nach dir gescheitert ist. Denn dieses Kopf abschalten und den Gefühlen freien Lauf lassen, muss dich irgendwann mal ausschalten. Heute denk ich mit dem Kopf, denn mein Herz ist auf Eis gelegt. Denn dafür hab ich mit dir viel zu viel Scheiß erlebt. Ich lernte nach dir Frauen kennen, so wie Engel. Doch konnte ihnen mein Vertrauen nicht mehr schenken. Das war so nicht fair. Ich hab Menschen mit einem großen Herz eine reelle Chance verwehrt. Und die Antwort darauf, wieso es nie mehr wird, wie's war, ist ganz einfach. Wir waren Porzellan. Ich hab uns bloß in die Ecke gestellt und übersehen, wie perfekt es war, bis es zu 1000 Teilen zerbrach. Wir waren Porzellan. Und alles, was danach kam, waren billige Imitate. Denn sowas wie wir ist rar. Wir waren Porzellan. Wir waren Porzellan. Wir waren Porzellan. Ich hab einmal geliebt, war seitdem kein Mal verliebt. Ich hab geschworen, ich heirate nie. Doch heute besieg ich diesen Fluch, reiß den Schmerz aus der Seele und hoffe, er kommt nie wieder zu Besuch. Du warst das längste Kapitel in meinem Buch. Doch um das Schlusswort zu erreichen, war die Liebe nicht genug. Gute Männer lieben schlechte Frauen, ist was ich heute weiß. Und gute Frauen lieben schlechte Männer, ein Teufelskreis. Ich könnte dich nicht mehr berühren, sogar wenn ich will. Für mich und meine Seele bist du eine Brennnessel. Ich wünschte, das wär alles nicht passiert. Meine Erinnerungen, ich begrabe sie mit dir. Doch muss oft noch dran denken, nachts in meinem Bett, über diese eine Frage, was wäre wenn? Und die Antwort darauf, wieso es nie mehr wird, wie's war, ist ganz einfach. Wir waren Porzellan. Ich hab uns bloß in die Ecke gestellt und übersehen, wie perfekt es war, bis es zu 1000 Teilen zerbrach. Wir waren Porzellan. Und alles, was danach kam, waren billige Imitate, denn sowas wie wir ist rar. Wir waren Porzellan. Wir waren Porzellan. Wir waren Porzellan.